3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute geht es um die Agrarindustrie. Und dafür haben wir uns Matthias Martin Becker eingeladen. Matthias, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, wie es so schön heißt. Ich freue mich, hier zu sein. Matthias, du bist Übersetzer und freier Wissenschaftsjournalist und unter anderem tätig für Deutschlandfunk, SWR und auch WDR. Und wenn man einen Blick auf deine Publikationsliste wirft, dann werden deine thematischen Schwerpunkte so einigermaßen klar. Also ich kann nur mal ganz kurz vorlesen, zum Beispiel 2014 erschienen von Matthias Mythos Vorbeugung, warum Gesundheit sich nicht verordnen lässt und Ungleichheit krank macht. 3 Jahre später, 2017, erschien Automatisierung und Ausbeutung, was wird aus der Arbeit im digitalen Kapitalismus? Und auch in Papirossa erschien 2021 Klima, Chaos, Kapital, was über den Kapitalismus wissen sollte, wer den Planeten retten will. Und eben auch der Gegenstand unseres heutigen Gesprächs, unserer heutigen Folge, das Buch Bodenlos, wer wird die Welt ernähren? Im Untertitel Umbrüche in Agrobusiness und Tierindustrie. Und das ist dieses Jahr erschienen, also ganz, ganz frisch. Und das ist eben auch der Schwerpunkt, über den wir uns heute unterhalten, das Buch Bodenlos. Matthias, habe ich was vergessen? Noch was zu dir, was du gerne mit einbringen möchtest? Oder sollen wir uns direkt thematisch einschießen? Lass uns loslegen. Alles klar, prima. Die Mann-Dicken-Synthese. Das ist eine theoretische Position in der marxistischen Agrarsoziologie, die sich mit der Frage beschäftigt, warum sich der Kapitalismus in der Landwirtschaft anders entwickelt als in der Industrie. Also warum die kapitalistische Produktionsweise in der Landwirtschaft nur begrenzt oder verzögert Fuß gefasst hat. Die These geht zurück auf die US-Marxisten Susan Mann und James Dickinson. Die haben in den 60er, 70er Jahren, vor allem im Rahmen der sogenannten Agrarian Question, diskutiert, welche strukturellen Hindernisse einer vollen kapitalistischen Durchdringung der Landwirtschaft im Wege stehen. Und wir werden im Laufe der Folge auch Matthias auf diese Mann-Dickinson-These immer mal wieder eingehen. Die ist äußerst zentral, um das marxistisch zu diskutieren, was wir heute als Gegenstand haben. Aber die beiden waren mitnichten die Ersten, die sich diesen Fragen gestellt haben. Viel früher schon hat Karl Kautsky, nämlich 1899, das Buch Die Agrarfrage publiziert. Im Untertitel Eine Übersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. Ja, und Kautsky wirft am Ende des 19. Jahrhunderts schon die Frage auf, wie verändert der Kapitalismus die Landwirtschaft? Und kann sich in ihr eine kapitalistische Produktionsweise ähnlich wie in der Industrie voll entfalten? Also auch die Frage findet schon am Ende des 19. Jahrhunderts Präsenz in der Diskussion. Kautsky sieht eine Tendenz zur Industrialisierung der Landwirtschaft, aber erkennt auch, dass die Landwirtschaft besondere Bedeutung hat. Also man sieht schon zwischen Industrie und landwirtschaftlicher Produktion einfach ein Gleichheitszeichen hinsetzen, das funktioniert nicht. Und Matthias hat jetzt in seinem Buch Bodenlos diese Fragen von Mann, Dickinson und Kautsky wieder aufgeworfen. Er hat sie auch in die Gegenwart getragen und mit all den Widersprüchen und Katastrophen der kapitalistischen Agrarindustrie nochmal neu diskutiert. Ich würde sagen, Matthias, wir beide spulen jetzt erstmal historisch zurück an den Anfang und arbeiten uns in die Gegenwart vor. Und da würde ich eröffnen mit der Frage, wenn wir heute von einer kapitalistischen Landwirtschaft sprechen, was ging dem denn vorweg? Also wie unterschied sich denn eine vorkapitalistische Landwirtschaft? Ich glaube, man muss dazu sagen, dass es natürlich ganz viele verschiedene Arten von Landwirtschaften und Agrarsystemen gab. Vor dem Kapitalismus im Westen, bevor der Kapitalismus in Europa entstanden ist, war es eben so, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Bauern waren, Grundherren unterworfen waren und ihre Arbeit hat ein Mehrprodukt erzeugt und es wurde dann von ihren Grundherren angeeignet. Also Feudalismus ist so das Schlagwort. Es hatte sehr unterschiedliche Formen, was dann auch drunter verstanden wurde unter Grundherrschaft und wie dieses Mehrprodukt angeeignet wurde, mit welchen Regeln und mit welchen Gebräuchen. Und da gab es auch immer Auseinandersetzungen darum. Also der Feudalismus war nicht statisch sozusagen, der hat sich auch entwickelt. Aber das Wesentliche war, glaube ich, diese Einheit von Herrschaft und Aneignung, Grundherren und Bauern. Und dieses System gerät in eine Krise. Im späten Mittelalter, über einige Jahrhunderte hinweg, entsteht der Kapitalismus und damit verändert sich eben auch die Rolle und die Funktion der Landwirtschaft. Sie ist nicht mehr im Wesentlichen eine Subsistenzlandwirtschaft, die 9 von 10 Menschen ernährt, wo die Leute selber ihre Lebensmittel herstellen, sondern aus den Lebensmitteln werden Waren. Es entsteht ein Proletariat und das Proletariat braucht auch Lebensmittel, um sich zu erhalten. Also es muss arbeiten, um Geld zu haben, um dann wieder die Lebensmittel auf dem Markt einzukaufen. Und damit hat die Landwirtschaft eben eine neue, ganz andere Funktion. Ich würde sagen, das ist der wesentliche Unterschied. Das ist ja auch quasi nur erstmal die Frage zu der vorkapitalistischen Landwirtschaft. Uns interessiert ja vor allem dann die kapitalistische. Und historisch wäre jetzt auch zu bestimmen, zum einen wann die Kapitalisierung der Produktionsweise in der Landwirtschaft durchgeschlagen hat, wann genau diese Entwicklung in den Industriestaaten im 19. Jahrhundert, diese Kapitalisierung der Landwirtschaft passiert ist und auf welchem Wege. Also wir haben ja in der Industrie im 19. Jahrhundert ganz klar Fabriken entstehen, da wird eine Klasse proletarisiert, das was Marx die ursprüngliche Akkumulation nennt. Also der Kapitalismus entfaltet sich vornehmlich in der industriellen Produktion. Und jetzt ist die Frage, was bedeuten jetzt diese Umbrüche des 19. Jahrhunderts für die Landwirtschaft? Also wie drückte sich die Kapitalisierung der Landwirtschaft aus, die Kautsky dann wieder fast ein Jahrhundert später, am Ende des 19. Jahrhunderts, beschreibt? Eigentlich ist es ja sogar eher umgekehrt. Also erstmal steigt die Produktivität in der Landwirtschaft. Und das muss ja auch so sein, damit überhaupt Leute nicht mehr Landwirtschaft betreiben müssen, müssen ja die Bauern so produktiv arbeiten, so viel Nahrung erzeugen, um diese anderen Menschen zu ernähren. Ja, also bevor es eine Proletarisierung geben, bevor es Lohnarbeit geben kann oder bevor es so viel Lohnarbeit geben kann, muss natürlich die Landwirtschaft eine gewisse Produktivität erreicht haben. Eigentlich fängt die Entwicklung dann mit den Agrarrevolutionen an, historisch. Also die Landwirtschaft macht über verschiedene Etappen einfach große Fortschritte, wird produktiver und ermöglicht es dadurch eben, Bauern freizusetzen. Der Pauperismus ist ja so das Schlagwort. Ja, es gibt erstmal Unterschichten, ländliche Unterschichten, die nicht mehr Bauern sind. Und das ist eigentlich die Voraussetzung dann für den industriellen Take-off, der dann stattfindet. Irgendwann müssen sich ja auch Eigentumsverhältnisse abgegrenzt haben von den feudalen Eigentumsverhältnissen. Also auf einmal wird nicht mehr gefront, auf einmal wird nicht mehr ein Teil des Landes bestellt, dessen Mehrprodukt sich dann angeeignet wird von dem Gutsherrn, sondern die Eigentumsfrage im Kapitalismus ändert sich auch für die Landwirte, für den Bodenbesitz. Und da haben wir ja am Anfang des 19. Jahrhunderts auch für die Landwirtschaft Prozesse, die in Gang gesetzt werden, bei denen Stück für Stück auch eine Profitlogik für die Produktion von Lebensmitteln entsteht. Also wiefern das Verhältnis von Mehrwerterzeugung und Nährwerterzeugung sich bedingen. Das findet ja einen Umbruch zwischen, sagen wir mal, dem feudalen Zeitalter des 18. Jahrhunderts und dem Aufkommen des Kapitalismus im 19. Jahrhunderts. Klar. Es entstehen Märkte und diese Landwirtschaft wird zunehmend eben auf mehr Produkt ausgerichtet, was dann über die Märkte realisiert wird. Ich mache das jetzt alles sehr einfach, weil es ganz unterschiedliche nationale Wege gibt. Aber diese Fronarbeit, die die Bauern auf dem Land des Grundherren leisten, nimmt in der Bedeutung tendenziell ab und es wird immer wichtiger, dass die Geld Renten bezahlen. Also Geld nimmt eine immer wichtigere Bedeutung an. Es entstehen Märkte, auch Märkte, auf denen Boden gehandelt wird. Es entsteht auch eine Konkurrenz um den Boden unter den Bauern. Und das sind Etappen auf diesem Weg der Kapitalisierung. Wenn wir in die Mitte etwa des schon 20. Jahrhunderts blicken, gibt es den Historiker Eric Hobsbawm. Und für das 20. Jahrhundert beschreibt Eric Hobsbawm in seinem berühmten Buch Das Zeitalter der Extreme zwei wichtige Veränderungen der Sozialstruktur. Das eine ist die Herausbildung der Intelligenz als Massenschicht und das andere ist der Untergang des Bauerntums. Das Bauerntum auch als Massenschicht. Ja. Und dass es jetzt weniger Bauern gibt im Laufe des 20. Jahrhunderts, das dürfte wohl nicht daran liegen, dass generell der Bedarf bzw. die Nachfrage nach Nahrungsmitteln zurückging. Also eher im Gegenteil, bei steigenden gesamten Weltbevölkerung ist da die Nachfrage bzw. der Bedarf noch größer. Trotzdem sinkt die Anzahl an produzierenden Landwirten, vornehmlich in den Industriestaaten. Wenn man sich da die Zahlen anguckt für die Bundesrepublik, ist es ein deutlicher Rückgang. Das 20. Jahrhundert bedeutet für die kapitalistische Landwirtschaft so einen richtigen Schub der Rationalisierung, also Rationalisierung der Arbeitsprozesse. Wir werden gleich auch noch über Produktivkraftentwicklung sprechen, aber du führst auch vier Prinzipien dieser Rationalisierung an in deinem Buch. Außerdem haben wir Zentralisation. Marx unterscheidet ja den Begriff der Konzentration und Zentralisation schon im ersten Band. Außerdem Begriffe wie reelle Subsumption stehen nicht nur bei dir im Buch bodenlos. Da nimmst du dir etwas Zeit für, um die Frage zu klären, wie findet die reelle Subsumption in der Landwirtschaft statt. Marx macht das auch schon im ersten Band des Kapitals. Ich darf hier mal ganz kurz zwei Sätze zu vorlesen, weil vielleicht ja auch nicht jedem Zuhörer noch klar war, was war nochmal formelle und reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Und da steht, von formeller Subsumption der Arbeit unter das Kapital spricht Marx, wenn formal ständige Arbeiter ihre Arbeitskraft nicht unmittelbar, sondern mittelbar an einen Kapitalisten verkaufen. Dies gilt zum Beispiel für Heimarbeiterinnen, die in der Regel mit ihren eigenen Produktionsmitteln arbeiten und formal Selbstständige sind. Dagegen jetzt, reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital findet da statt, wo die Produktionsmittel Eigentum des Kapitalisten sind und die von den Arbeitern erzeugten Waren von diesen nicht an ihn verkauft werden. Ja, das habe ich jetzt genommen von Schorsch Fülberts, das Kapital kompakt. Und um jetzt die Klammer meiner Frage zu schließen, Matthias, wie führen diese Ideen von Marx, Zentralisation, reelle Subsumption und so weiter aus dem ersten Band von Kapital zu dem, was Eric Hobsbawm empirisch feststellt, also der Untergang des Bauerntums im 20. Jahrhundert? So als Daumenregel kann man sagen, früher haben ungefähr 4 von 5 Menschen oder 3 von 4 Menschen den Boden bearbeitet und Landwirtschaft betrieben und der Rest konnte sich dann eben anderen Dingen widmen. Und dieses Verhältnis hat sich umgekehrt. Jetzt ist es weltweit betrachtet so, dass von 4 Menschen nur noch einer in der Landwirtschaft tätig ist. Also 8 Milliarden Menschen roundabout und 2 Millionen Menschen noch in der Landwirtschaft mit weiter abnehmender Tendenz. Und das ist eben nur möglich durch die Kapitalisierung, die kapitalistische Entwicklung in der Landwirtschaft, die eben eine enorme Produktivitätssteigerung mit sich gebracht hat. Durch die Intensivierung und die Rationalisierung ist es heute möglich, dass viel weniger Menschen viel mehr Nahrung erzeugen. Und jetzt auf die Unternehmensstruktur bezogen, kann man sagen, dass eben immer weniger Betriebe immer größer werden und immer weniger Menschen beschäftigen. Stattdessen arbeiten sie halt unheimlich kapitalintensiv mit auf riesigen monokulturellen Schlägen zum Beispiel im Ackerbau, Getreide zum Beispiel mit riesigen Mähdreschern mit 20 Metern Breite für den Schlag und die kosten dann 700.000 Euro. Also unheimlich kapitalintensiv, unheimlich viel Maschinerie, auch eine ganz hohe organische Zusammensetzung, würde man sagen. Das heißt ja natürlich auch, dass der ganze Arbeitsprozess sich verändert hat. Der Harry Braverman, der charakterisiert diesen Übergang so, der Produktionsprozess geht in die Verantwortung des Kapitals über. Das Kapital kommt dahin, dass es tatsächlich alle Aspekte der Arbeit kontrolliert. Ja? es übernimmt diese Verantwortung und nimmt damit aber auch den eigentlichen Produzenten diese Verantwortung weg, ja, nimmt ihnen die Freiheit, eben so zu arbeiten, wie sie gerne arbeiten würden oder könnten. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Matthias, du schreibst, dass wir es bei Landwirten mit einer uneindeutigen Klassenlage zu tun haben. Was macht denn die Bestimmung des Klassencharakters der Bauern schwierig? Also diejenigen, die sich in der Konkurrenz durchgesetzt haben, die haben doch eigentlich Eigentum an Produktionsmitteln. Die haben keinen Kapitalisten als Boss, der sich irgendwie ihren geschaffenen Mehrwert aneignet. In einigen Fällen haben Landwirte selber Lohnabhängige, die sie anstellen, ne? Die dann, was weiß ich, morgens die Kühe melken, die Schweine füttern, das Saatgut austragen, Traktor fahren und so weiter. Wo ist denn eigentlich das Problem mit der Zuordnung von diesem Klassencharakter? Ich habe mir heute Morgen nochmal die Zahlen rausgesucht für Deutschland. Hierzulande sind es ungefähr 398.000 Familienarbeitskräfte und nur 235.000 Angestellte, also Lohnarbeiter und Lohnarbeiterin. Also überwiegend immer noch Arbeitskräfte, die im eigenen Betrieb arbeiten, ne, und ihre Angehörigen. Und dieses Muster ist eigentlich international charakteristisch, besonders in den Metropolen, also in Europa, in Nordamerika und in Australien. Und das sind aber die besonders produktiven Landwirtschaften, wo ganz wenig Leute arbeiten, aber unglaublich viel Nahrung produziert wird. Die Mehrzahl der Nahrungsmittel kommt ja nicht aus dem globalen Süden, sondern wird auch in den Metropolenstaaten und einigen Nationen, die sich darauf spezialisiert haben, hergestellt. Es sind nicht die kleinen Bauern in Subsahara-Afrika, die die Nahrung herstellen, die uns dann satt macht, ja, sondern die machen im besten Fall sich selber satt. Das Problem besteht, glaube ich, darin, dass es eine unscharfe Grenze gibt. Einerseits zwischen dem Kleinbürger zum Agrarkapitalisten. Es ist halt nicht leicht, die Trennlinie da zu ziehen, weil die meisten ja eben auch selber arbeiten. Der Agrarkapitalist ist dann jemand, der dann tatsächlich nur noch plant und fremde Arbeit kommandiert und organisiert und so. Und das ist eben nur bei einer kleinen Minderheit der Fall. Das wäre sozusagen die Grenze nach oben, vom Kleinbürger zum Agrarkapitalisten. Und dann ist es so, dass es auch eine Grenze nach unten oder zur Seite gibt, zum Lohnabhängigen und zum Proletarier, weil wir es mit allen möglichen Mischformen zu tun haben. Zwei indische Ökonomen, Mukesh Kumar und Paramjit Singh, haben jetzt letztes Jahr eine Studie veröffentlicht, wo es um die Klassenlage der Landwirte in Indien geht. Und sie haben sich die Frage gestellt, ja, wie sieht das aus? Und haben einen Ausbeutungsindex entwickelt, wie sie das nennen. Und das ist tatsächlich eine Formel, um das irgendwie abzugrenzen, wo gehören diese Menschen jetzt eigentlich hin. Und in diesem Ausbeutungsindex werden eben verschiedene Parameter berücksichtigt, um diese Mischung abzubilden. Weil es ist nämlich keineswegs so, dass jemand, der jetzt ein Stück Land hat und Landwirtschaft darauf betreibt, nicht auch Lohnarbeit andererseits leistet. Das ist sogar fast die Regel in vielen Weltregionen. Und es ist auch nicht gesagt, dass er dieses Stück Land, was ihm gehört, dann nur alleine benutzt, sondern es kommt durchaus vor, dass er das dann eben weiter verpachtet an andere Landwirte. Und in diesem besagten Ausbeutungsindex werden dann zum Beispiel die Arbeitszeit berücksichtigt. wie viel Arbeitszeit leistet diese Person selber, wie viel verkauft sie und wie viel kauft sie dann wiederum ein, um zu produzieren. Pachtet sie selber Land oder verpachtet sie Land? Muss sie sich Maschinen mieten oder vermietet sie die Maschinen? Also es ist ein sehr komplexes Mischverhältnis. Ja, das macht es eben so schwierig, dann die Klassenlage zu bestimmen, dass man es eben mit ganz unterschiedlichen Situationen zu tun hat, die aber alle irgendwie Landwirtschaft sind. Also wir haben es mit einer sehr heterogenen Gruppe zu tun, wenn wir von, also auch ökonomisch betrachtet, wenn wir von Landwirten sprechen. Also da kann man erst nochmal gar keine Zuordnung treffen, finde ich auch schlüssig. Du hast es ja eben auch schon angeführt, das 20. Jahrhundert der Agrarindustrie zeichnet sich ja unter anderem durch diese krasse Intensivierung aus, also die Intensivierung der Bodenbearbeitung, der Erträge. Und du widmest einige Seiten in deinem Buch der Erläuterung der Produktivkraftentwicklung in der Landwirtschaft, gerade im 20. Jahrhundert. Und betrachten wir die Produktivitätsentwicklung aus der Sicht des Kapitals, dann stehen dem Kapital in der Regel zwei Wege offen, den Mehrwert zu erhöhen. Also da wäre es möglich, Arbeitszeit verlängern. Das beschreibt Marx so als absolute Mehrwerterhöhung. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, den Wert der Arbeitskraft durch Rationalisierung zu senken. Das wäre dann relative Mehrwerterhöhung. Zu dieser Erhöhung der Mehrwertrate ergänzt du noch, und das fand ich sehr interessant, eine Verbilligung der Reproduktionskosten. Das ist eigentlich derselbe Prozess. Das ist die relative Mehrwertproduktion. Die relative Mehrwertproduktion führt dazu, dass die Arbeiter in der gleichen Zeit schneller den Gegenwert ihres Lohns erzeugen. Die Pointe dabei ist, dass die relative Mehrwertsteigerung in einem Unternehmen Konsequenzen für das ganze System hat, weil dadurch, dass die Waren verbilligt werden, die dann wieder in die Reproduktion der Arbeiter eingehen, als Lebensmittel, verbilligt sich ja auch deren Reproduktion, also der Wert ihrer Arbeitskraft sinkt. Das heißt, ein Kapitalist, der erfolgreich rationalisiert, nutzt den anderen auch, ja, weil er die Reproduktion der Arbeiterklasse insgesamt billiger macht. Und die Landwirtschaft hat dabei eine ganz wichtige Rolle gespielt historisch und tut es immer noch, auch wenn es mit der Verbilligung nicht mehr so hinhaut, auch wenn da nicht große Profite erzeugt werden und auch nicht mehr sehr viele Menschen arbeiten, ist es für das Funktionieren des gesamten Systems nach wie vor entscheidend wichtig, würde ich sagen. Staatliche Agrarpolitik ist immer gleichzeitig auch Lohnpolitik. Es geht immer auch darum, wie teuer wird die Reproduktion der Arbeiterklasse. Ich würde jetzt so gesehen, wenn ich darauf blicke, so wie du das auch skizzierst, ein sehr gut funktionierendes Akkumulationsregime in der Landwirtschaft des 20. Jahrhunderts beschreiben. Ja, wo die Mehrwertrate steigt, Profite vergrößern sich, das ist erstmal ein recht gut funktionierendes GWG-Strich, wenn man so will, bei dem auch eine gewisse Revenue rauskommt. Aber es gibt ja Besonderheiten in der Agrarproduktion. Und dann wäre jetzt die Frage, Matthias, wenn ich einfach verkürzt sage, okay, die Landwirtschaft ist ein super Akkumulationsregime. Wenn ich Kapitalist wäre und hätte brachliegendes Kapital, wäre ja meine super Investitionsfähre, könnte ja die Agrarindustrie sein, denn da scheinen ja große Gewinne versprochen zu werden. Siehst du das auch so? Nee, das sehe ich nicht so. Das sehen die Kapitalisten ja auch nicht so. Also bei der Agrarproduktion muss man eben unterscheiden zwischen dem, was auf dem Acker und im Stall und in der Plantage passiert, also quasi der Urproduktion, sagt man ja auch, und den vorgelagerten und den nachgelagerten Bereichen, also da, wo die Maschinen hergestellt wird, da, wo der Dünger hergestellt wird zum Beispiel und da, wo dann später das Getreide verarbeitet wird und zu Burger Buns gemacht wird. Und es ist so, dass die Renditen gerade in der Urproduktion eben notorisch niedrig sind. Insofern, wenn ich jetzt zu viel Geld hätte und Investor wäre, würde ich mein Geld eher nicht in die Urproduktion stecken. Und das liegt an den Besonderheiten der Agrarproduktion, wie sie Mann und Dickinson beschrieben haben. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber es ist einfach so, dass diese Urproduktion immer mit besonderen Risiken behaftet ist, auch besonders hohe Kosten hat. durch die Grundrente zum Beispiel, die die Produzenten bezahlen müssen, wenn sie nicht gerade ihren Boden besitzen. Und auch aus anderen Gründen so einer kapitalistischen Produktion nur bedingt zugänglich sind. Die Rationalisierung, wie sie in der Fabrik passiert, ist auf dem Acker eben schwieriger. Und gerade deswegen ist es eben so gekommen, dass die Urproduktion nach wie vor von Kleinbürgern betrieben wird in der Regel. Das ist so ein international gültiges Muster und ist auch in Deutschland immer noch so. Also wenn man sagt Agrarkapitalismus, muss man eben immer mitdenken, na gut, die Kleinbürger leisten da noch einen ganz wichtigen und zentralen Beitrag. Wir sind auch von unserer historischen Betrachtung allmählich in der Gegenwart angekommen. Wir können anfangen, den Status quo zu eruieren, also den vom Agrarbusiness. Welche Entwicklung in der Landwirtschaft hältst du denn in der Gegenwart für besonders kennzeichnend? Ja, also ist es quasi gelungen, die Vision vom Feld als Fabrik, diese Besonderheiten der Agrarindustrie auch ein Stück weit zu überwinden, zum Beispiel saisonale Bedingungen oder bestimmte räumliche Bedingungen zu überwinden, kann man mittlerweile, ähnlich wie in der industriellen Produktionsweise, auch das Feld mit der Logik einer Fabrik, der Produktionslogik einer Fabrik, kann man das umsetzen? Das ist möglich, ja. Und das hat auch den eigentlichen Anstoß gegeben für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich auf diesen sogenannten vertikalen Anbau gestoßen bin und dieses Phänomen, das hat mich dann irgendwie abgestoßen und irgendwie fasziniert. Und genau, das hat mich auf die Idee gebracht, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Der vertikale Anbau oder Controlled Environment Agriculture bedeutet eben, dass man versucht, die Produktion, die Agrarproduktion in Gebäude zu holen und unabhängig zu machen von den natürlichen Einflüssen, also von den Niederschlägen, von der Sonneneinstrahlung und so weiter. Und dieses Verlagern ins Gebäude ist eben auch nötig, um diese Saisonalität zu überwinden. Das bedeutet, man ersetzt das Sonnenlicht mit LED-Leuchten, man ersetzt die Niederschläge mit hydroponischen Wasserlösungen und dadurch kann man dann sozusagen die Anbaufläche auch übereinander stapeln, deswegen vertikaler Anbau, also in die Höhe gehen. In großen Regalen kann man dann da Gemüse vor allen Dingen erzeugen. Das ist ein merkwürdiges Phänomen. Das ist ein Phänomen, wo einerseits die Möglichkeit und die Hybris der kapitalistischen Agrarproduktion deutlich wird, ja, also was an Produktivkraft da eigentlich existiert und andererseits aber auch die Verzweiflung, weil die andere Seite ist eben, dass der vertikale Anbau dadurch angetrieben wird, dass die Bedingungen im Freien immer schwieriger werden, gerade durch die ökologischen Veränderungen und die Klimakrise. Wir können offenbar jetzt im Innern von Gebäuden Nahrung erzeugen, aber vielleicht müssen wir es auch. Und da ist eine merkwürdige Widersprüchlichkeit drin. Also ich würde sagen, genau, es geht. Es ist nur so, dass es immer noch nicht eindeutig profitabel ist oder nur in ganz kleinen Bereichen profitabel ist, weil der Anbau im Freien, auch wenn die Anbaubedingungen zunehmend schwierig werden, immer noch deutlich günstiger ist. Das hängt vor allen Dingen an den Stromkosten. Lustigerweise, weil die LEDs, die eben nötig sind, um die Pflanzen wachsen zu lassen, unheimlich viel Strom verbrauchen. Das bei den Ausführungen über den vertikalen Anbau noch zwei Dinge mit angeführt, die fand ich sehr spannend. Das eine ist auch die Tendenz hin zu symbiotischen Kreisläufen, also positive Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Elementen der Agrarproduktion. Aquaponik und Hydroponik, bestimmte Geschichten, bei denen zum Beispiel die Ausscheidungen von Fischen den Dünger bilden für bestimmte Pflanzen. So wird versucht, Stoffe, die eigentlich vielleicht als Abfall deklariert werden würden, wenn sie isoliert erzeugt werden, in dem Fall das Substrat oder die Futterbedingungen für einen anderen Organismus darstellen. Und so werden innerhalb von Kreisläufen Energiewerte im Kreis geführt. Das klingt erstmal sehr vernünftig. Das klingt nach einem sehr plausiblen Ansatz, um sowohl Abfall zu reduzieren, Du führst auch viel Überdüngungsprobleme an, die hohe Überniedrierung von Böden durch Überdüngungen, ein großes Problem. So symbiotische Kreisläufe könnten ja da Abhilfe schaffen, weil man Ausscheidungen als Substrat für andere Produkte mit reinträgt. Das ist das eine, was ich sehr, sehr interessant fand. Das andere war, du beschreibst auch eine Proletarisierung innerhalb der vertikalen Produktion. Das bedeutet, hier sind auf einmal lohnabhängige, hochqualifizierte Kräfte nötig, die in diesen teilweise sehr sterilen Bereichen, in diesen Gebäuden, die Bewirtschaftung der vertikalen Anbaufläche gestalten, wo zum Beispiel besondere Hygienebedingungen notwendig sind. Ne? Also das sind zwei Seiten dieser Medaille, die fand ich extrem interessant. Könntest du das nochmal ausführen, wie du diese Potenziale es ist ja eine Produktivkraftentwicklung, aber wie würdest du diese Potenziale in der Gegenwart einfangen? Ist das der Schlüssel? Nee, auf keinen Fall. Also der Schlüssel ist das auf keinen Fall. Und diese Kreisläufe sind meiner Meinung nach eigentlich nur organisierbar im Rahmen von einer Planwirtschaft. Eine Planwirtschaft, die tatsächlich die verschiedenen Sektoren und verschiedenen Produzenten verbindet und ganz anders mit Ressourcen wirtschaftet. Unter den gegebenen Bedingungen werden diese Kreisläufe eben nur eingesetzt, wenn das für ein Unternehmen profitabel ist. Es ist sehr aufwendig, solche Kreisläufe über die Betriebe hinweg zu organisieren. Also das, was man dann selber als Abfall zu viel hat, jemand anderem zur Verfügung zu stellen. Das passiert in Teilen, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Das ist eine absolute Ausnahme. Und die Unternehmen sind auch nicht in der Lage, das selbst zu entwickeln, diese Potenziale. Es gibt auch Beispiele, wo das versucht wird, in diesen sogenannten Agroparks in den Niederlanden, wo man versucht, auch Unternehmen anzusiedeln aus der Agrarproduktion, die sich dann gegenseitig ergänzen. Aber das funktioniert nicht von alleine. Also die Unternehmen kriegen das einfach nicht hin. Aus der Konkurrenz heraus, aus ihren eigenen Rationalisierungszwängen heraus, dass sie auch nicht die Zeit haben, dass man nicht genau weiß, ob das funktioniert und so weiter. Und da ist es eben immer noch viel einfacher, so weiter zu wirtschaften wie bisher und die Sachen einfach vom Markt zu kaufen beziehungsweise sie zu entsorgen. Mhm. Ansonsten ist es natürlich so, dass die Potenziale, Ressourcen effizienter zu produzieren, die sind vorhanden, ja, aber können eben erst im Rahmen von so einer Planung entwickelt werden, glaube ich. Hm. Du führst auch in deinem Buch einige eher, wie ich finde, kuriose Ansätze an, die von der technischen Seite möglich wären. Da werden Dinge angeführt wie In-vitro-Fleisch oder ähnliches, also vielleicht kannst du das nochmal ausführen, was teilweise auch im Rahmen der kapitalistischen Landwirtschaft in der Gegenwart für Ideen entstehen, um Probleme wie die Eiweißlücke, die sogenannte Eiweißlücke zu schließen. Die Eiweißlücke ist ja eigentlich ein Begriff für die Importabhängigkeit Deutschlands, Europa, also Länder, die angewiesen sind auf Soja-Importe für die Tierindustrie. Daraus werden eben Futtermittel, Kraftfutter für die Tiere. Und im weiteren Sinne war das der Ausgangspunkt dafür, eben also die sogenannten alternativen Proteine zu entwickeln. Und das In-vitro-Fleisch, das Laborfleisch, ist ein Beispiel dafür. Das bedeutet, dass einfach in Laboren Zellen vermehrt werden und dann so etwas wie ein Fleischersatz hergestellt werden soll, was unheimlich schwierig ist. Vor allen Dingen, wenn das Fleisch ähneln soll, also eine ähnliche Textur haben soll und vielleicht auch einen ähnlichen Geschmack. Es ist unheimlich energieintensiv, man muss unheimlich steril arbeiten auch, weil diese Zellkulturen eben leicht besiedelt werden dann von Bakterien zum Beispiel. Und dann ist es eine Bakterienkultur und keine Zellkultur mehr. Also das ist der Versuch, sich eben unabhängig zu machen von der Fleischproduktion, der Tierindustrie, wie sie heute funktioniert. Der ist aber meines Erachtens einfach aussichtslos, jedenfalls auf dem gegebenen Stand der Technik und der Biotechnik, wie sie heute aussieht. Hm. Ja, diese Ansätze, auch über Bioverfahrenstechnik, über bestimmte Reaktoren, Bioreaktoren zu versuchen, agrarische Produkte da zu erzeugen, mit all den Problemen, die auch von einem sterilen Laborbedingungen einhergehen. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, die mikrobielle Kontamination in der Zellkultur ist der Graus jedes biomedizinischen Doktoranden. Und diese Probleme bestehen natürlich auch, wenn man das in einem etwas größeren Maßstab, aber immer noch halt eben Labormaßstab, da versucht, Buletten herzustellen aus der Kulturschale. Das Problem ist eigentlich, dass man industriell ja immer auf Größenvorteile setzen muss. Das ist ja überhaupt das Prinzip, ja. Und auch das Prinzip, was die Monokulturen antreibt in der Agrarproduktion. Und das heißt, wenn man jetzt anfängt, Zellkulturen als Fleischersatz zu produzieren, braucht man eigentlich ganz große Einheiten. Ja, und diese Skalareffekte greifen ja hier gar nicht. Ja, genau. Also man muss aber eigentlich in riesigen Tanks, also mit vielen hunderten Kubiklitern arbeiten können und so. Und je größer die werden, umso schwieriger wird es so eben dann, die steril zu halten oder sauber zu halten. Mhm. Und das ist dann quasi ein Größennachteil. Und daran scheitert das sozusagen. Also diese ganzen neuen agrartechnischen Produktionsverfahren taugen eigentlich nur, wenn sie tatsächlich Größenvorteile verwirklichen können. Also monokulturell auf die eine oder andere Art funktionieren. Und da kommt eben diese Biosicherheit ins Spiel. Also die ist sozusagen die Achillesferse dann für diese Fabriken. Also nur, damit die Zuhörer das jetzt hier nicht falsch verstehen, wir machen hier kein Plädoyer gegen Produktivkraftentwicklung oder gegen technische Lösungen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber zum Beispiel funktionieren so große bio-verfahrenstechnische Reaktoren im industriellen, gigantischen Maßstab, wenn man beispielsweise rekombinante Bakterien einsetzen will, um Insulin zu produzieren. Da hat man einen ganz gigantischen Tank voller unzähliger Bakterienkulturen, die darauf getrimmt sind, durch eine entsprechende Transformation, also das Einbringen von Fremd-DNA, Insulin zu produzieren ohne Ende. Und das kann dann aus diesem Reaktor am Ende abgeschöpft werden. Und einige Diabetiker sind dankbar darum, dass man nicht mehr wie noch vor einigen Jahrzehnten zurück aus dem Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse von Schwein und Rind, das tierische Insulin da extrahiert hat. Also so gesehen, natürlich sind das alles auch Prozesse, die erstmal nicht gut und nicht schlecht sind, sondern das sind einfach erstmal Entwicklungen der Produktivkraft. Und man muss dann genau sehen, welche sind sinnvoll und welche nicht. Und bei der In-vitro-Bulette haben wir jetzt einfach nur versucht, in dem Beispiel, glaube ich, Punkte zu finden, die das kritikwürdig machen. Und selbst wenn das funktioniert, und das hat Matthias ja auch schon gesagt, da muss man auch noch die Vorzeichen hinterfragen. Ja, was ist das denn für eine landwirtschaftliche Produktion? Ist das eine kapitalistische oder muss hier eine geplante hinzukommen? Aber genau zu dem Punkt kommen wir jetzt gleich noch, wenn wir auch über Perspektiven sprechen, über Potenziale, die wir freisetzen können. Aber ich würde noch gerne ein bisschen bei den Problemen und den Widersprüchen der kapitalistischen Landwirtschaft auch der Gegenwart bleiben. Da müssen wir auf die resultierenden Widersprüche auch ein gesondertes Auge werfen, weil auch diese Widersprüche einfach nicht die gleichen sind wie der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in der Industrie, sondern wir haben es in der Landwirtschaft auch mit besonderen Widersprüchen zu tun. Und aus Zeitgründen würde ich die Widersprüche, die wir uns jetzt anschauen können in dem Podcast-Format, vielleicht auf zwei, wie ich finde, elementare Widersprüche der kapitalistischen Landwirtschaft zuspitzen. Das eine ist, denke ich, dass Matthias, was dir auch am meisten, sag ich mal, am Herzen liegt, was du als die gewichtigste Problemstellung siehst, nämlich das, was du in deinem Buch auch die Heißzeit nennst. Mhm. Also diesen Widerspruch, der ist, glaube ich, eklatant. Und vielleicht kannst du auch nochmal aufzeigen, wie, man könnte ja auch sagen, der Widerspruch aus Kapital und Ökologie sich in der Landwirtschaft darlegt. Das wäre nochmal sehr spannend. Also Heißzeit ist mein Begriff für die ökologische Krise aus der Perspektive der landwirtschaftlichen Produzenten sozusagen. Ich benutze diesen Begriff deswegen, um zu verdeutlichen, dass die landwirtschaftlichen Erzeuger es eben nicht nur mit einem Problem zu tun haben, also zum Beispiel mit zunehmender Dürre durch die Klimakrise, durch den verstärkten Treibhauseffekt, sondern mit eben ganz vielen verschiedenen Problemen und Schwierigkeiten. Diese Phänomene der ökologischen Krise stehen nicht nur für sich isoliert, sondern sie durchdringen einander. Sie sind sozusagen interdependent. Um das zu charakterisieren, spreche ich eben von Heißzeit, einfach weil es einfacher ist, als immer alle Sachen einzeln aufzuzählen. Das wiederum verweist auf diesen merkwürdigen Charakter der agrarischen Produktivkräfte, die ja natürliche Grundlagen haben, die miteinander verwoben sind. Es ist eben ein Ökosystem, wo verschiedene Lebensformen und Lebensräume ineinander greifen. Und wenn da jetzt eines wegfällt, hat es eben Folgen für ganz andere auch. Ja, also wenn da ein Element weg ist, kommen vielleicht die anderen auch ins Wackeln. Zum Beispiel, um das deutlich zu machen, was ich meine, der Boden leidet unter der Hitze, unter zunehmender Hitze, Dürrephasen, er wird nicht mehr richtig durchfeuchtet. Dadurch verliert er dann an Humusgehalt, ist weniger durchlässig. Und wenn es dann Regen gibt, dann filtert er dieses Wasser, was dann runtersickert zum Grundwasser auch nicht mehr. Ja? Also da sieht man quasi, wie jetzt dieser eine Effekt dann eben gleich auf den anderen, dieser eine Kreislauf auf den anderen sich auswirkt. Der landwirtschaftliche Erzeuger hat ja ein Interesse daran, jetzt möglichst rational zu arbeiten und möglichst viel aus seinem Boden herauszuholen. Und je nachdem, mit welchem Zeithorizont er arbeitet, macht er das nachhaltig oder nicht. Es ist aber eben so, dass die Folgen seines Handelns für die ganzen Produktionsbedingungen außenrum nicht an der Grenze seines Grundstücks aufhören. Also je nachdem, wie er wirtschaftet, hat das eben auch Auswirkungen auf zum Beispiel den Treibhauseffekt oder den Wasserhaushalt und eben diese ganzen ökologischen Grundlagen der landwirtschaftlichen Produktion, die für den Landwirt schwer zu berücksichtigen sind unter kapitalistischen Verhältnissen. Ja, es gibt dann eben so einen grundsätzlichen Zug in Richtung Raubbau, der ist da eingebaut in diese Art der Produktion, würde ich sagen. Mhm. Da kommen die Erzeuger, ob sie jetzt gutwillig sind oder böswillig, auch nicht raus. Mhm. Ja, du hast auch an einer Stelle in deinem Buch ein Wettrennen beschrieben zwischen quasi Antiparasitika und Parasiten, also wie immer wieder versucht wird von industrieller Seite Medikamente, Antibiotika, Antiparasitika zu entwickeln, die als zur Schädlingsbekämpfung dienen sollen gegen bestimmte Pilze oder Parasiten, die dann zum Beispiel Nutzpflanzen angreifen und die Erträge dadurch mindern. Und gleichzeitig auf der anderen Seite diese Parasiten, diese Schädlinge immer wieder neue Resistenzen aufbauen. Hm. Ja, und so haben wir ein ständiges Wechselspiel der Anpassung auf beiden Seiten und so richtig auflösen tut sich das dann auch. Das ist eine Möglichkeit zu deeskalieren sozusagen. Du kannst nicht einen Schritt zurücktreten und sagen, gut, das reicht jetzt. Hm. Ich würde gerne noch auf einen zweiten wichtigen Widerspruch eingehen, nämlich die wachsende ökonomische Ungleichheit zwischen, sag ich mal, Agrarkapitalisten und Kleinbauern. Du hast ja schon angeführt, als ich gefragt habe nach dem Klassencharakter der Landwirte, wie heterogen das Ganze ist. Geht die Schere hier weiter auseinander? Haben wir immer reichere Agrarkapitalisten, die einer kleineren Zahl von Kleinbauern gegenüberstehen? Ist das eine gewisse Tendenz? Ich glaube, es gibt langfristig betrachtet auf jeden Fall eine Entwicklung in Richtung Agrarkapitalismus. Es ist aber nicht so, dass diesen immer weniger großen Agrarunternehmen eine große Zahl von Kleinbauern gegenübersteht, weil die scheiden einfach aus. Ja. Wir haben es ja mit unglaublichen Kapitalmengen im gesamten Agrarbusiness täglich zu tun. Da werden unglaubliche Kapitalmengen bewegt. Es werden auch täglich gigantische Mengen produziert. Es bilden sich ja Oligopole raus und das in verschiedensten, sagen wir mal, Branchen des Agrarbusiness. Also wir haben eine Zuspitzung bei den Schlachthöfen, in der Fleischindustrie, bei der Produktion von Agrarchemie, von der Düngerproduktion etc., Schädlingsbekämpfung, bei der Züchtung von bestimmtem Saatgut und so weiter. Das sind alles Oligopole und demgegenüber stehen jetzt, wie gesagt, diese heterogene Gruppe von Landwirten, die ja teilweise gut situiert sind, aber auch zu einem Großteil hoch verschuldet und an der Schwelle zu einem prekären Leben stehen. Also sehr heterogene Mischung. Was würdest du jetzt grundlegend sagen, wie kommt es zu dieser krassen ökonomischen Ungleichheit in der kapitalistischen Landwirtschaft? Es ist eben so, dass durch diese besonderen Bedingungen der Agrarproduktion die Akkumulation nur in bestimmten Bereichen stattfindet oder viel stärker stattfindet als in den anderen. In der, zum Beispiel bei den Agrarchemikalien, bei der Düngermittelproduktion und bei der Pestizidproduktion. Und gleichzeitig bleibt eben die Urproduktion, also wie vorhin erwähnt, das, was halt im Stall und auf dem Acker und auf der Plantage passiert, die bleibt eben weiter jetzt dieser kapitalistischen Produktion nur bedingt zugänglich, sofern sie nicht tatsächlich ins Gebäude wandert. Und wir haben ja vorhin festgestellt, dass das nur bedingt möglich ist. Es wird immer Kleinbürger in der Landwirtschaft geben, die gerade so zurechtkommen und die ja auch, davon haben wir noch nicht gesprochen, mit Subventionen so über Wasser gehalten werden. Und es wird immer die Akkumulation geben vom Kapital in den vorgelagerten Bereichen und in den nachgelagerten Bereichen. Ich glaube, das macht eben diese besondere Struktur der Landwirtschaft aus. Das wäre jetzt auch noch Stichwort Subvention, spielen ja eine große Rolle in der Landwirtschaft. Wie ist denn das Verhältnis von Staat und kapitalistischer Landwirtschaft zu sehen? Du machst also ganz, ganz einfache Fragen. Ja, ist easy, ne? Kommunistenkneipe ist immer lockeres Geplänkel. Der Staat ist natürlich ganz zentral und ohne das Wirken des Staates kann man die Landwirtschaft auch nicht verstehen. Das war auch eine Erkenntnis für mich, als ich das Buch geschrieben habe, dass auch der Staat eine ganz zentrale Rolle bei der Produktivkraftentwicklung spielt. Also er formt auch das, was dann entsteht. Ja, er organisiert die Forschung und zusammen mit dem Kapital entstehen erst die Ziele, die dann von der Produktivkraftentwicklung angestrebt werden. Für die Landwirtschaft ist es so, dass es nie ein staatsferner Raum war. Also im Feudalismus war es ja sozusagen ein System überhaupt. Da ist es zusammengefallen, Ökonomie und Politik. Und auch in der kapitalistischen Geschichte war es immer so, dass der Staat eine zentrale Rolle gespielt hat. Dabei die landwirtschaftliche Produktion leistungsfähig zu machen, eben um Nahrung zu verbilligen. Es ist ja ganz wichtig, auch aus einer nationalökonomischen Perspektive, dass Lebensmittel günstig sind. Weil günstige Lebensmittel bedeuten günstige Löhne. Und das ist in der internationalen Konkurrenz ganz entscheidend. Und das war es immer schon. Seit den ersten Anfängen des bürgerlichen Staates hat er sich da eingemischt und versucht, die eigene Landwirtschaft zu fördern. Und das zieht sich eben bis heute. In Deutschland ist es ungefähr ein Drittel der Einkommen, die aus staatlichen Töpfen kommen. In anderen Ländern ist es teilweise noch mehr. Wird jetzt auch wieder mehr übrigens, was ein interessanter Aspekt ist. Im Rahmen dieser geopolitischen Auseinandersetzung steigen die Subventionsquoten auch, wo man sich eben weniger auf den Weltmarkt verlassen will. Und mittlerweile ist es so, dass es auch keine westliche Besonderheit mehr ist, sondern subventioniert wird eben auch in anderen Ländern. Ja. Subventioniert wird auch in den BRICS-Staaten, in Brasilien, in China. Also ohne den Staat und dessen geoökonomisches und geopolitisches Interesse kann man diesen Sektor gar nicht verstehen. Also auch eigentlich nochmal ein Thema wirklich für sich, wo man nochmal dezidiert eintauchen müsste. Ich glaube, bei jedem Klassenstaat ist klar, wenn der Brotpreis steigt, dann steigt auch die Gefahr einer Revolte. Da lohnt es sich, da ein Auge drauf zu haben und auch einen Finger drauf zu halten. Das eine ist die politische Bedeutung natürlich, weil die unteren Klassen natürlich besonders interessiert daran sind, an den Lebensmittelpreisen. Aber es geht auch tatsächlich um die Konkurrenzfähigkeit, weil niedrige Löhne bedeuten dann ja wiederum auch günstiger Produkte auf dem Weltmarkt anbieten zu können. Absolut, absolut. Ne? Wo wir wieder auch bei der Verbilligung der Reproduktion sind. Ne? Also da fällt das so in eins sozusagen, das Interesse von den agrarischen Produzenten und das nationale Interesse. Ja, ich würde noch eine kleine Frage danach schieben. Beobachtest du denn, dass die Subventionsleistungen, die vom Staat ausgehen, in ihrer Verteilung gleichermaßen Kleinbauern wie Großagrarier zur Verfügung stehen? Oder würdest du sagen, auch die Subventionspolitik der Staaten fördert diese Zentralisation der Agrarindustrie? Oder wird schon darauf geachtet, dass auch Kleinbauern genug abbekommen vom Kuchen, damit ihre Existenz bestehen bleibt? Die Subventionspolitik geht dahin, eine gewisse Breite noch aufrechtzuerhalten, also auch eine Produktion im Land zu halten, die sonst nicht der Weltmarktkonkurrenz widerstehen würde, aber sie unterscheidet nicht nach der Betriebsgröße. Mhm. Sie fördern nicht gezielt die kleineren oder mittleren Betriebe, im Gegenteil. Ja, mhm. Darauf kommt es nicht an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dass genug Nahrung produziert wird im eigenen Land. Matthias, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt vielleicht fragen, warum über sowas überhaupt ein Buch schreiben? Dann auch noch eine Podcast-Folge dazu machen. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Kapitalistische Landwirtschaft bringt die Widersprüche hervor, die wir eben skizziert haben. Also tauschen wir doch einfach die Vorzeichen, sozialisieren die Landwirtschaft, planen die Lebensmittelproduktion bedürfnis- und nicht mehr tauschwertorientiert. Das Problem ist der Kapitalismus. Kapitalismus muss weg. Fertig. Feierabend. Ohne jetzt wirklich nochmal auf das sehr spezifische Thema der Sowjetunion einzugehen, weil das würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber es gab ja in der Sowjetunion landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, ne? LPGs, als nicht kapitalistische Lebensmittelproduktion. Und Matthias, wie siehst du das? Haben wir historisch in einer geplanten Landwirtschaft erfolgreich die Widersprüche überwunden, die wir eben angerissen haben? Wie läuft es denn zum Beispiel in der kubanischen Landwirtschaft? Ja? Ist das in Kuba das richtige Vorgehen, aber das Embargo ist halt scheiße? Da schon wieder drei Fragen auf einmal hier. Vielleicht fange ich mit der letzten an. Das Embargo ist scheiße, macht es der kubanischen Landwirtschaft natürlich unwahrscheinlich schwer. Kuba hat es geschafft, im Rahmen dieser sogenannten, wie heißt die, Periodio Especial, also ab 91 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die Lebensmittelproduktion zu urbanisieren und da wirklich erstaunliche Erfolge erzielt. Es war so, dass dann Mitte der 90er Jahre ungefähr drei Viertel der Gemüse- und Obstproduktion in urbanen Stadtgärten hergestellt wurde. Und das wirklich agrarökologisch mit einer ganz günstigen Energiebilanz, mit agrarökologischer Schädlingsbekämpfung, also beeindruckend. Man muss aber auch sagen, aus der Not geboren. Das ist aber nur die schöne Seite sozusagen der kubanischen Landwirtschaft. Die andere Seite ist die nach wie vor bestehende Importabhängigkeit. Das Land muss immer noch Fleisch importieren, Hülsenfrüchte importieren, Bohnen und so weiter. Auch Getreide oder Getreideprodukte, dass die Versorgungslage nicht wirklich schlecht ist. Da ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass unheimlich viel Land brach liegt. Also die Leute wollen einfach lieber in der Stadt wohnen und können mit Landarbeit wenig anfangen. Und das ist vielleicht, um jetzt mal doch zu den anderen Aspekten deiner Frage zu kommen, ein Problem. Ich glaube, dass wir, um jetzt wirklich nachhaltig Nahrung zu erzeugen, einfach mehr Arbeit mobilisieren müssen. Wir brauchen mehr Arbeitszeit, die in die Agrarproduktion fließt. Die realsozialistische Erfahrung, mit der ich mich auch wirklich nur ganz oberflächlich beschäftigt habe, ist ja dadurch geprägt gewesen, dass man letztendlich, was die Anbaumethoden angeht, mit dieser kubanischen Ausnahme, eigentlich denselben Weg gegangen ist wie die kapitalistischen Staaten auch. Ja, man hat auf Intensivierung gesetzt, auf Spezialisierung und auf Monokultur. Und jetzt merken wir eben, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir spüren ja die Folgen. Über die haben wir jetzt noch nicht so detailliert gesprochen, aber das ist eben kein nachhaltiger Weg. Ich möchte dazu nur sagen, die LPG als Produktionsgenossenschaft ist nicht gleich Monokultur. Das bedeutet ja nicht, dass man in einer LPG eine Kultur anbaut, sondern man kann da beliebig diversifizieren. Und da, denke ich, ist es im Verhältnis zu der kleinbäuerlichen Landwirtschaft eher von Vorteil, sogar große Produktionseinheiten zu haben, also sich eben Lagerräume, Land, Arbeitskraft, Expertise und so weiter zu teilen und Größenvorteile zu erzielen. Und gleichzeitig von den Kulturen agrarökologisch zu diversifizieren. Und beides schließt sich nicht aus. Und ich denke, da liegen auch die Potenziale. Da sind wir auch schon beim Stichwort Potenziale und Lösungen in einer Sozialisierung der Landwirtschaft. Nachdem wir ja jetzt, wir haben am Anfang ein bisschen über die Geschichte der kapitalistischen Landwirtschaft gesprochen, dann haben wir die Probleme eruiert, die sich jetzt aus dieser Kapitalisierung der Landwirtschaft ergeben haben. Jetzt haben wir noch so ein kleines Schlaglicht auf die real sozialisierte Planwirtschaft geworfen, zumindest ganz kurz. Und vielleicht auch zum Abschluss, Matthias, welche Empfehlung sprichst du jetzt aus? Also welche Bedingungen müssen geschaffen werden für eine Landwirtschaft, die uns alle ernährt, ihre Probleme, die gegenwärtigen Probleme überwindet und Potenziale entfaltet? Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie es gelingen kann, die unmittelbaren Produzenten, also die Landarbeit, mitzunehmen und ihnen Möglichkeiten zu geben, eigene Lösungen zu finden und andererseits einen übergreifenden Plan zu entwickeln, der verbindlich ist. Und ja, vielleicht noch nicht mal nur im nationalen Rahmen, weil im nationalen Rahmen ist es ja sehr schwer. Also wir brauchen eine Planwirtschaft, die eben Freiräume hat für diejenigen, die tatsächlich dann die Arbeit leisten und auch selber planen müssen. Dass man auch nicht nur über die Landwirtschaft spricht, sondern eben auch über die Industrie und die Landwirtschaft und die Reproduktion und alles in eine Gesamtrechnung packt und sich überlegt, okay, wo sind denn Synergien möglich? Und das wird durch die ökologische Krise ja nochmal dringender, weil wir sind ja konfrontiert mit Knappheit oder drohender Knappheit. Ja, wir müssen dann, wenn wir planen, uns überlegen, wo gibt es Wasser? Wo ist der fruchtbare Boden? Wo sind die Nährstoffe und so weiter? Und das kann, glaube ich, nur durch so eine übergreifende Planung gelingen. Otto Neurath, Plan der Pläne. Ist das dein Plädoyer für eine geplante Landwirtschaft, die sich aber von den Ansätzen der realsozialistischen Landwirtschaft auch unterscheidet? Ich will die realsozialistische Landwirtschaft ist natürlich so ein sehr allgemeiner Begriff. Da gab es irgendwie positive und negative Aspekte davon. Das Gute an dem Neurath war ja eigentlich, dass er über Sozialisierung immer als Vollsozialisierung nachgedacht hat. Und das bedeutet Sozialisierung, die ganze Produktion und die ganze Reproduktion in den Blick nimmt. Bezogen jetzt auf die Agrarproduktion, wer stellt die Nahrung her, für wen wird sie hergestellt, wie wird sie hergestellt und das zusammenzudenken, das ist Vollsozialisierung. Ja, und da finde ich den Neurath tatsächlich inspirierend. Matthias, das war wirklich spannend, knackig. Es hat mir total Spaß gemacht, auch vor allem in der Vorbereitung. Das ist nochmal eine deutliche Empfehlung, dieses Buch zu lesen. Ich hoffe, Matthias und ich konnten ein bisschen neugierig machen für die Fragestellung, wer wird die Welt ernähren? Ja, und an euch, vielen Dank an das allerbeste Publikum fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Wir hören uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Ciao!